Männerdämmerung. Die Spannung zwischen männlichen und weiblichen Werten hat sich besonders deutlich in der Flüchtlingssituation von 2015 gezeigt. Mit ihrer Vorliebe für Autorität und Stammesdenken neigen Männer eher zum Konservativismus oder gar Rechtsradikalismus, während Frauen mit einer etwas stärkeren Neigung zu Fürsorge und Fairness eher progressiv sind. So überrascht es nicht, dass sich unter den Mitgliedern und Wählern der AfD so wenig Frauen befinden und unter den Grünen so viele. Als die Flüchtlinge im Sommer 2015 nach Deutschland kamen, fühlten sich sogar alte männliche Intellektuelle bedroht und sprachen von Flutung, wie Rüdiger Safranski, und Überrollung, wie Peter Sloterdijk, während in den Aufnahmestellen vor allem junge Frauen aushalfen. Manchmal verhalten sich Menschen tatsächlich so, wie es die Evolutionstheorie behauptet. Dennoch ist in Deutschland der Wandel vom maskulinen zum femininen Wertesystem in den letzten Jahrzehnten deutlich fortgeschritten. Viele der über 40-Jährigen, die analog aufgewachsen sind und noch mit männlichen Werten erzogen wurden, haben sich an die digitale Kultur ebenso angepasst wie an die feminine, also progressive Wertekultur. Wenn jemand heute nicht mit dem technologischen und dem moralischen Wandel klarkommt, ist er mit überdurchschnittlicher Wahrscheinlichkeit älter oder männlich oder Landbewohner oder alles zusammen.